Erster am 13. Tag des 12. Monats, Adar. Der Befehl des Königs sollte gelten. Die Feinde wollten die Juden besiegen. Aber die Juden besiegten ihre Feinde. Zweiter, die Juden kamen in ihren Städten zusammen. Sie waren in allen Provinzen des Königs Ahasveros. Sie wollten ihre Feinde bekämpfen. Niemand konnte sie aufhalten. Alle Menschen hatten Angst vor ihnen. Dritter, alle wichtigen Leute des Königs halfen den Juden. Sie waren die Chefs der Provinzen. Sie hatten Angst vor Mordechai. Vierter, Mordechai war sehr wichtig am Hof des Königs. Alle Provinzen hörten von ihm. Mordechai wurde immer mächtiger. Fünfter, die Juden besiegten alle ihre Feinde. Sie töteten viele von ihnen. Sie taten mit ihren Feinden, was sie wollten. Sechster, in der Stadt Susa töteten die Juden 500 Männer. Siebter, sie töteten Parsandata, Dalpon, Aspata. Achter, auch Porata, Adalia, Aridata. Neunter und Parmasta, Arisai, Aridai, Vayesata. Zehnter, das waren die 10 Söhne Hamans. Haman war ein Feind der Juden. Die Juden töteten sie. Aber sie nahmen keine Beute. Elfter, an diesem Tag erfuhr der König. Er erfuhr, wie viele Menschen in Susa getötet wurden. Zwölfter, der König sagte zur Königin Esther, in Susa töteten die Juden 500 Männer. Sie töteten auch Hamans 10 Söhne. Was haben sie wohl in anderen Provinzen getan? Was wünschst du dir? Ich werde es dir geben. 13. Esther sagte, wenn der König einverstanden ist. Die Juden in Susa sollen morgen weiterkämpfen. Man soll Hamans 10 Söhne aufhängen. 14. Der König befahl, dass es so geschehen soll. Der Befehl wurde in Susa bekannt gemacht. Man hängte Hamans 10 Söhne auf. 15. Die Juden in Susa kamen am 14. Adar wieder zusammen. Sie töteten in Susa 300 Männer. Aber sie nahmen keine Beute. 16. Die anderen Juden in den Provinzen kamen auch zusammen. Sie schützten ihr Leben. Sie rächten sich an ihren Feinden. Sie töteten 75.000 Feinde. Aber sie nahmen keine Beute. 17. Sie kämpften am 13. Tag des Monats Adar. Am 14. Adar ruhten sie sich aus. Sie machten diesen Tag zu einem Festtag. 18. Die Juden in Susa kämpften am 13. und 14. Adar. Am 15. Adar ruhten sie sich aus. Sie machten diesen Tag zu einem Festtag. 19. Darum feiern die Juden auf dem Land. Sie feiern den 14. Tag des Monats Adar. Es ist ein Tag der Freude und ein Fest. Sie schicken sich gegenseitig Essen und Geschenke. 20. Mordechai schrieb diese Dinge auf. Er schickte Briefe an alle Juden. Sie waren in allen Provinzen des Königs Ahasveros. 21. Er schrieb, dass sie es immer tun sollten. Sie sollten den 14. und 15. Adar jedes Jahr feiern. 22. An diesen Tagen fanden die Juden Ruhe vor ihren Feinden. Ihr Leid wurde zu Freude. Ihre Trauer wurde zu einem Festtag. Sie sollten essen und sich freuen. Sie sollten sich Essen schicken und den Armen helfen. 23. Die Juden machten es zu einem festen Brauch. Sie taten, was Mordechai geschrieben hatte. 24. Haman, der Feind aller Juden, wollte sie töten. Er hatte das Los geworfen, Pur genannt. Er wollte die Juden vernichten. 25. Aber Esther ging zum König. Der König befahl schriftlich. Hamans böser Plan sollte ihn selbst treffen. Man sollte ihn und seine Söhne aufhängen. 26. Darum nannte man diese Tage Purim. Das Wort Pur bedeutet Los. Sie nannten sie so wegen des Briefes. Auch wegen dem, was sie erlebt hatten. 27. Die Juden machten es zu einem festen Brauch. Es war für sie und ihre Kinder. Auch für alle, die zu ihnen kamen. Sie sollten diese 2 Tage jedes Jahr feiern. 28. Man sollte sich an diese Tage erinnern. Man sollte sie in allen Zeiten und Orten feiern. die Purim-Tage sollten nie vergessen werden. Ihre Kinder sollten sich immer erinnern. 29. Königin Esther und Mordechai schrieben. Sie schrieben mit ihrer ganzen Macht. Sie wollten diesen zweiten Purim-Brief zu einem Gesetz machen. 30. Sie sandten Briefe an alle Juden. Sie waren in 127 Provinzen des Königs Ahasveros. Die Briefe hatten gute und freundliche Worte. 31. Die Purim-Tage sollten ein Gesetz werden. Mordechai und Königin Esther hatten es so gemacht. Sie hatten auch Regeln für Fasten und Klagen gemacht. Das war für sie und ihre Kinder. 32. Esthers Befehl machte die Purim-Regel zum Gesetz. Es wurde in ein Buch geschrieben.